Auch ich muss mich erst mit dem Gedanken vertraut machen. Diese Welt ist so seltsam. So voll Überraschungen. Und im Grunde ist sie so ungerecht, diese Begnadigung. Sie hörten »Ein Mensch stirbt« von Pierre Gascard. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Office de Radiodiffusion Télévision Française aus dem Jahr 1964. Es sprachen Hans Sönker, Gisela Zoch, Wolfgang Kieling, Kurt Erhardt, Hans Thiemerding und viele weitere. Regie Peter A. Stiller. Übersetzung und Bearbeitung Maria Frey.